und Absicht setzt voraus, dass sie zielgerichtet denken. Wir müssen herausfinden, ob sie bewusste Entscheidungen treffen oder ob ihre Motivation so instinktiv ist, dass sie eine Warum-Frage gar nicht verstehen. Und vor allem benötigen wir ein so großes gemeinsames Vokabular mit ihnen, dass wir ihre Antwort verstehen. Der Colonel nickt. Er versteht, es gibt keine Abkürzung in den Kopf eines anderen Wesens. In Ordnung, erklärt er. Halten Sie sich an Ihre Liste. In dem Science-Fiction-Film Arrival von 2016, in dem die Aliens und ihre Sprachlehrerin aufeinandertreffen, vergehen in wenigen Bildern einige Monate der Annäherung an die beiden Besucher, in denen die Linguistin, gespielt von Amy Adams, sie für ihren gemeinsamen Sprachkurs regelmäßig in ihrem gigantischen Raumschiff besucht. Nach und nach werden Zeichen entschlüsselt und somit eine Verständigung ermöglicht. Aber die Ungeduld der Regierungen wächst. Schließlich soll die Linguistin endlich die entscheidende Frage stellen: Was ist eure Absicht auf der Erde? Die Außerirdischen antworten mit einem ihrer tintenartig verlaufenden, kreisrunden Zeichen. Die Sprachwissenschaftlerin übersetzt: Waffe anbieten. Für die Regierungen ist das eine Kriegserklärung. Die Linguistin ist verzweifelt. Es könnte sich um ein Missverständnis handeln. Waffe könnte Werkzeug meinen, denn kann ein Hammer nicht auch eine Waffe sein? Es gelingt ihr, ein letztes Mal mit der extraterrestrischen Lebensform in Kontakt zu treten. Waffe anbieten, wiederholen sie und ergänzen: Linguistin besitzt Waffe. Dann versteht sie. Die Waffe, das ist die Sprache der Aliens, welche die Linguistin inzwischen nutzen kann. Die erste Regel: Es gibt keine Regeln. Spätestens jetzt sind wir Ihnen schuldig, einige in diesem Buch verwendete Begriffe einmal halbwegs sauber zu definieren. Wie genau verhalten sich eigentlich Narrativ, Erzählung und Geschichte zueinander? Für uns bauen die drei Begriffe und das, was sie meinen, aufeinander auf. Das Fundament bilden die Narrative. Darauf schichten sich die Erzählungen als kulturelle Manifestationen von Narrativen und darauf wiederum die konkreten Geschichten, die viele verschiedene Formen annehmen können.